Kapitel 6 Ein Pferd. In der Nähe von Wolfenbüttel wohnt ein Pfarrer, der hat eine schöne junge Magd und ein hübsches, schnelles Pferd. Und die hat er beide sehr lieb. Nun hat allerdings auch der Herzog von Braunschweig das Pferd gesehen und will es haben. Er hat dem Pfarrer schon viel Geld dafür geboten, aber der will das Pferd nicht abgeben. Eulenspiegel hört von der Sache und geht zum Herzog von Braunschweig. »Was gebt ihr mir, wenn ich euch das Pferd bringe?« fragt er ihn. »Meinen Rock gebe ich dir dafür«, antwortet der Herzog. »Das ist ein Mantel aus Kamelhaar mit Perlen geschmückt.« Der Pfarrer ist ein alter Bekannter von Eulenspiegel. Eulenspiegel geht ihn schon am nächsten Tag besuchen. 3 Tage bleibt er dort, dann wird er plötzlich krank und ganz schwach und kann nur noch im Bett liegen. Der Arzt kommt, aber keine Medizin hilft. Eulenspiegel wird immer schwächer. Da bittet er den Pfarrer, ihm die letzte Beichte abzunehmen. »Mein Ende ist nah«, sagt er. »Und ich habe viel Böses getan.« Er erzählt dem Pfarrer von seinen Streichen. Und der gibt ihm die Absolution. »Und dann?« sagt Eulenspiegel leise. »Ja?« »Da gibt es noch etwas. Aber das kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr nicht einen anderen Pfarrer holen lassen?« »Einen anderen? Hat es mit mir zu tun?« Der Pfarrer wird unruhig. »Ja. Bitte, euch kann ich es nicht beichten.« »Aber mein lieber Eulenspiegel«, sagt der Pfarrer nun, »zum nächsten Pfarrhaus ist es weit. Und ihr wisst doch, was ihr mir sagt, muss ich für mich behalten. Sagt nur.« »Ich kann nicht.« »Ich bitte euch, Eulenspiegel, was soll es schon sein? Ich habe schon so vieles gehört und nie etwas weiter gesagt. Das darf ich doch nicht, bei Gott.« »Nun?« »Nun?« »Ich habe mit eurer Magd geschlafen.« »Was? Wie oft?« »Nicht so oft. 5-mal.« »Wie? Mit?« Der Pfarrer springt auf, läuft in die Küche und brüllt die Magd an. »Mit Eulenspiegel geschlafen hast du!« »Das ist nicht wahr!« antwortet die Magd. Aber der Pfarrer glaubt ihr nicht. »Er hat es mir auf dem Totenbett gebeichtet!« Und er schlägt sie grün und blau. Dann geht er zu Eulenspiegel zurück und erteilt ihm die Absolution auch für diese Sünde. Am nächsten Tag geht es Eulenspiegel plötzlich wieder besser. Er kann aufstehen. »Herr Pfarrer«, sagt er, »ich will weiterfahren. Vielen Dank für eure Hilfe und eure Gastfreundschaft. Was bin ich euch schuldig? Ich war so lange hier.« »Schuldig? Ach, Eulenspiegel, gebt mir ein paar Gulden für die Küche. Wo wollt ihr denn jetzt hin?« »Zum Bischof. Ich will ihm sagen, dass ihr weitergesagt habt, was ich euch gebeichtet habe. Ihr seid zur Magd gelaufen und habt es ihr erzählt. Das muss der Bischof wissen. Ihr versteht?« Der Pfarrer wird ganz blass. »Dem Bischof? Das ist das Ende. Das könnt ihr nicht tun. Ich bitte euch.« »Tut mir leid.« »Ich gebe euch 20 Gulden.« »Aber Herr Pfarrer.« 100 Gulden.« »Lieber möchte ich euer Pferd haben.« »Mein Pferd? Eulenspiegel, mein Pferd nicht.« »Schon gut, zum Bischof also.« »Nein, nein, ich gebe es euch.« So bekommt Eulenspiegel das Pferd und reitet damit fort. Der Pfarrer läuft in die Küche und schlägt wieder die Magd. »Mein Pferd ist weg und alles, nur weil du mit Eulenspiegel...« Ein paar Tage geht das so. Dann hat die Magd genug und läuft fort. So verliert der Pfarrer am Ende alles, was er geliebt hat. Eulenspiegel reitet zum Herzog. »Hier ist das Pferd«, sagt er nur. Der Herzog gibt ihm seinen Mantel. »Hier, den hast du dir verdient. Aber du musst mir auch erzählen, wie du das gemacht hast.« Eulenspiegel erzählt ihm die ganze Geschichte. Die findet der Herzog so lustig, dass er Eulenspiegel noch ein Pferd aus seinem Stall schenkt. Nun hat er einen neuen Mantel und ein Pferd, aber etwas zu essen? Wo bekommt er das her? In den Städten kennt man mich jetzt. Und die Leute sind auch nicht mehr so dumm wie früher. Ich will es auf dem Lande versuchen. So kommt Eulenspiegel nach Quedlinburg. Er geht auf den Markt. Eine Bäuerin bietet dort einen Hahn und mehrere Hühner in einem Korb zum Kauf an. Was sollen die denn kosten, gute Frau? Fragt Eulenspiegel. Alle? Die bekommt ihr für 2 Groschen. 2 Groschen? Ist das nicht ein bisschen viel? Für weniger gebe ich sie nicht her. Na gut, 2 Groschen. Eulenspiegel nimmt den Korb und geht fort. Die Frau läuft hinter ihm her. Was soll das? Wo ist mein Geld? Gute Frau, ich bin der Schreiber der Äbtissin, erklärt ihr Eulenspiegel. Ich bringe die Tiere zum Kloster. Dann bekommt ihr euer Geld. Ach nein, das Geld will ich jetzt haben. Schon mein Vater hat immer gesagt, hohen Herren und denen, von denen man den Hut abnehmen muss, darfst du niemals Glauben schenken. Aber was seid ihr denn so kleingläubig, gute Frau? Es ist doch fürs Kloster. Doch die Frau will sofort ihr Geld. Nun, schlägt Eulenspiegel vor. Wenn ihr mir nicht glaubt, gebe ich euch den Hahn hier als Pfand. Den gebt ihr mir wieder, wenn ich euch das Geld bringe. Den Hahn als Pfand, ruft die Frau aus. Das ist eine gute Idee. Sie nimmt ihn unter den Arm und geht ins Dorf zurück. Eulenspiegel aber reitet mit seinem Korb voller Hühner fort.